Kundgabe 5818. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.12.1953. Günstiges Angebot durch Gottes Wort. Es wird euch Menschen auf Erden wahrlich ein günstiges Angebot gemacht, wenn euch mein Wort zugetragen wird mit der Aufforderung, diesem meinem Wort gemäß zu leben. Denn es wird euch damit die Garantie geboten für ein seliges Leben nach eurem irdischen Tode. Was ihr geben sollet, ist gering zu dem, was ihr empfangen dürfet. Dennoch müsset ihr erst bereit sein dazu, meine Gabe anzunehmen. Denn wider euren Willen kann ich euch keine Seligkeit schaffen. Immer aber treten meine Diener vor euch hin und bieten euch die Gaben eures Herrn an. Immer wieder kommt das Reich Gottes nahe zu euch heran. Immer wieder werdet ihr bekannt gemacht mit dem, der köstliche Gabe auszuteilen vermag. Und wie ihr euch nun zu seinen Anträgen einstellt, so auch werdet ihr bedacht werden. Wer aber meine Gnadengabe ablehnet, der wird dereinst darben müssen und in größter Armut eingehen in das jenseitige Reich. Doch prüfet, was euch angeboten wird. Dazu habt ihr das Recht und auch die Pflicht, auf dass ihr nicht einem Betrüger zum Opfer fallet, auf dass euch nicht minderwertige Gabe gereicht wird als echt und wertvoll. Weiset nicht jeden ab, der euch seine Gabe anbietet. Aber nehmet auch nicht alles an, denn auch mein Gegner bahnt sich den Weg zu den Menschen und er tritt scheinbar mit gleicher Gabe zu euch hin, um euch zu hindern an der Annahme dessen, was ich euch bieten will, an der Annahme meines Wortes, dem nichts gleichkommt, was nicht von mir ist. So ihr alles abweiset, müsset ihr fürchten, auch kostbare Güter zurückgewiesen zu haben und euren Widerstand dagegen dereinst sehr bereuen. So ihr annehmet, prüfet jede Gabe auf ihren Ursprung und ihren Wert. Und so ihr ernsten und guten Willens seid, werdet ihr auch die Urteilsfähigkeit besitzen und das Rechte wählen, das Unechte zurückweisen. Und seid dessen gewiss, dass der Vater im Himmel seinen Kindern stets gute Gabe reichen wird, die sich an ihn wenden, die ihres Vaters gedenken und ihn bitten um rechte Speise und rechten Trank, die sich ihm empfehlen und seinen Willen stets erfüllen möchten. Doch auch denen, die mir noch fernstehen, trete ich mit köstlicher Gabe entgegen. Auch sie sind meine Kinder, deren Liebe ich gewinnen möchte und die ich daher anspreche, um an ihre Herzen zu rühren. Auch sie sollen prüfen und nicht leichtfertig abweisen. Auch sie werden es erkennen können, wer sie anspricht, wenn sie nur wollen, dass sie gute Gabe in Empfang nehmen. Denn ihrem Willen gemäß werden sie bedacht werden. Und ihrem Willen gemäß wird auch der Segen meines Wortes sein. Amen.